Ist die Tote in der Berliner Charité wirklich Rosa Luxemburg? Rosa Luxemburg, die legendäre Kämpferin der europäischen Arbeiterbewegung, Mitbegründerin von Spartakusbund und Kommunistischer Partei Deutschlands, war mit dem Arbeiterführer Karl Liebknecht am 15. Januar 1919 von rechtsradikalen Freikorpssoldaten ermordet worden. Ihre Leiche warfen die Täter in den Berliner Landwehrkanal. Am 31. Mai 1919 wurde Rosa Luxemburgs Leiche dann gefunden. Im Juni 1919 wurde sie beerdigt. So hieß es jedenfalls bisher. Aber wurde wirklich Rosa Luxemburg beigesetzt neben Karl Liebknecht in Berlin-Friedrichsfelde? Oder ist sie die bisher unbekannte Wasserleiche, die seit fast 90 Jahren in einer Vitrine der Gerichtsmedizin als Anschauungsobjekt für Studenten und Ärzte diente? Michael Zokos, Gerichtsmediziner, seit 2 Jahren Chef der Rechtsmedizin in der Berliner Charité, glaubt, dass es klare Anhaltspunkte für Letzteres gibt. Mit ihm sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Zokos. Schönen guten Tag. Wie kann das sein, dass eine Leiche 90 Jahre in der Gerichtsmedizin in Formalin aufbewahrt wird und erst jetzt kommt jemand, nämlich Sie, darauf, dass es sich um Rosa Luxemburg handeln könnte? Nun, offensichtlich gibt es die Gerüchte, dass es sich bei dieser Leiche um Rosa Luxemburg handeln kann, schon länger. Man muss die historische Entwicklung sehen. Vor 50, 60, 70, 80 und mehr Jahren wurden Exponate, also außergewöhnliche Sammlungsstücke, zurückbehalten, weil man eben noch nicht die Möglichkeiten für Fotografie und Film hatte, wie wir es heute mit unseren Studenten machen im Unterricht. Da wurden Sammlungsstücke zurückbehalten und diese Leiche liegt offensichtlich seit 90 Jahren, allerdings nicht in Formalin, sondern als Trockenpräparat in der Sammlung. Und es haben sich eben immer im Institut offensichtlich über viele Jahrzehnte die Gerüchte gehalten. Die Leiche von Rosa Luxemburg hat das Institut nie verlassen. Es könnte sich bei dieser Leiche um die sterblichen Überreste von Rosa Luxemburg handeln. So stand es auch im Berliner Tagesspiegel. In kleinen Zirkeln habe man von Anfang an behauptet, Rosa Luxemburg sei dort nie herausgenommen worden bzw. nie beerdigt worden. Herr Zokos, der besagte Leichnam hat keine Hände, keine Füße und keinen Kopf. Warum? Für die fehlenden Hände und Füße habe ich als einzige Erklärung, Rosa Luxemburg wurde mit Drahtschlingen um Handgelenke und Fußgelenke gefesselt und dann mit Steinen beschwert, ehe sie in den Landwehrkanal geworfen wurde. Das könnte erklären, dass es zum Verlust von Händen und Füßen gekommen ist. Warum der Kopf entfernt worden ist oder fehlt, das kann ich nicht sagen. Aber man muss eben auch immer mit Vorsicht sagen, wir haben eine offensichtlich 90 Jahre alte Wasserleiche aus der Zeit von Rosa Luxemburg, bei der sich verschiedene Hinweise, Indizien ergeben, dass es sich um Rosa Luxemburg handeln könnte. Aber der letzte Beweis, nämlich die DNA-Analyse, steht noch aus. Welche Hinweise sind das? Nun, das ist einmal mittels der C14-Methode die Bestimmung der Epoche, aus der diese Leiche stammt. Das ist kennen Sie zum Beispiel vom Ötzi, von der Mumie aus dem Ötztal, dass man eben eine Altersbestimmung mit der Radiokarbon-Methode machen kann. Und die Wissenschaftler haben uns gesagt, sie könnte aus der Zeit von Rosa Luxemburg stammen. Ferner haben wir durch unsere Untersuchungen festgestellt, dass die Frau in einem Alter von 40 bis 50 Jahren verstorben ist. Rosa Luxemburg war zum Zeitpunkt ihres Todes 47 Jahre alt. Und es gibt aufgrund der Körperproportion, der Körpergröße und aufgrund eines von uns röntgenologisch festgestellten Hüftschadens weitere Indizien, die zumindest nicht widerlegen, dass es sich um Rosa Luxemburg handeln kann. In diesem Zusammenhang ist natürlich wichtig und also nicht nur interessant, sondern auch sehr wichtig, dass es Hinweise darauf gibt, dass die Frau, die im Jahr 1919 als Rosa Luxemburg beerdigt worden ist, gar nicht Rosa Luxemburg sein kann. Was gibt es dafür für Hinweise? Nun, da muss man sich mal das Obduktionsprotokoll genauer ansehen. Das habe ich getan und die damaligen Obduzenten, zwei Koryphäen ihrer Zeit, Strassmann und Frenkel, verwickeln sich in ihrem Protokoll zunehmend in Widersprüche, relativieren die eigenen Aussagen. Der Leichnam ist auch nicht eindeutig identifiziert worden. Es gibt dort 5 oder 6 Augenzeugen, die Rosa Luxemburg zu Lebzeiten kennen und die alle gesagt haben, ich erkenne diese Leiche nicht als Rosa Luxemburg wieder. Es gibt Schädelbasisverletzungen, die einerseits mit einem Kopfschuss erklärt werden, andererseits dann wieder mit Kolbenhieben und dann geht das sogar so weit im Obduktionsprotokoll, dass angezweifelt wird, ob diese Schädelverletzungen überhaupt zu Lebzeiten zugefügt wurden. Was mich daran zweifeln lässt, dass es sich um Rosa Luxemburg handelte, die damals August 1919 obduziert wurde. Glauben Sie, dass die Forensiker damals ganz bewusst solche Dinge reingeschrieben haben in ihrem Bericht, um zu zeigen, wir müssen diese Leiche als Rosa Luxemburg bezeichnen, glauben aber selbst nicht dran? Ja, das ist meine Meinung. Den beiden Gerichtsmedizinern wurde vom Militär in Zossen auf einem Garnisonsplatz dieser Leichnam als Rosa Luxemburg präsentiert mit einer angeblichen Kopfschussverletzung und Schädelverletzung durch Kolbenhiebe. Und man kann wirklich rauslesen, und dazu muss man nicht Rechtsmediziner sein, man kann aus diesem Protokoll wirklich rauslesen, dass sie um diese Identität und diese Todesursachen und Verletzungen ihr Obduktionsprotokoll quasi hin basteln. Das heißt, wahrscheinlich unter einem massiven Druck des Militärs dieses Protokoll entsprechend gestaltet haben. Nun sind Sie, Herr Zokos, mit Ihrem Fund, Ihrer Entdeckung, nämlich den Korpus von Rosa Luxemburg, der er möglicherweise ist, gerade an die Öffentlichkeit gegangen. Warum eigentlich? Weil wir mit unseren Untersuchungen nicht weiterkommen. Es ist für einen deutschen Rechtsmediziner sehr schwierig, einerseits die historischen Zusammenhänge und Fragen, was Nachlass und Archive betrifft, zu durchschauen, zu durchleuchten. Und wir sind auch mit verschiedenen größeren Organisationen in Deutschland nicht weitergekommen, die uns eben nicht sagen konnten, hier gibt es noch persönliche Gegenstände von Rosa Luxemburg. Und das ist natürlich unsere Hoffnung, dass wir persönliche Gegenstände wie zum Beispiel Kleidung, einen Hut bekommen können und dort eben DNS-fähiges Material isolieren und mit der DNS unserer Leiche vergleichen können. Also der Schritt an die Öffentlichkeit eigentlich dadurch bedingt, wir kommen nicht mehr weiter. Möglicherweise gibt es irgendwo DNS-Material in nicht offiziellen Archiven, in privaten Sammlungen, und das brauchen wir, um weiterzukommen. Und dann könnten Sie eindeutig feststellen, ist sie es oder nicht mit diesem Gentest. Ganz genau. Es soll eine Locke von Ihrem Haar eventuell irgendwo existieren, habe ich gelesen. Ja, da mich erreichen jetzt wirklich jeden Tag Dutzende von E-Mails, was den möglichen Nachlass anbelangt. Erst hieß es, die Locke liegt im Friedrich-Ebert-Institut im Archiv oder bei der Friedrich-Ebert-Stiftung im Archiv. Das hat sich als nicht wahr herausgestellt. Dann konnten wir Kontakt aufnehmen zu der Dame, die in New York vor einigen Jahren den Nachlass von Paul Levy, der diese Locke in Besitz hatte, gesichtet hat. Sie sagt, bei dem Nachlass wäre diese Locke nicht. Insofern ist diese Spur bisher ins Leere gelaufen. Mit dem Rosa Luxemburg eine Liebesbeziehung hatte. Ja. Es gibt noch eine einzige Verwandte, eine Nichte. Sie soll 90 Jahre alt sein, demenzkrank und bei Warschau leben. Werden Sie sie aufsuchen, um eventuell genetisches Material zu bekommen? Ja, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt sind, es ist ja nun schon in Deutschland schwierig, von einer nicht einwilligungsfähigen Person Material für eine DNS-Analyse zu entnehmen. Das ist natürlich im Ausland noch viel schwieriger. Und da stehen wir im Moment mit den polnischen Behörden in Kontakt und hoffen, dass sich dort ein Weg findet. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich mich eingelesen habe, wem gehört eigentlich ein solcher Korpus, ein solcher Leichnam? Also mir gehört dieser Korpus nicht, auch der Rechtsmedizin gehört er nicht. Ich würde sagen, wir haben einfach diesen Korpus für viele Jahrzehnte in Verwahrung gehabt. Es muss jetzt versucht werden, die Identität zu klären. Und dann müssen die sterblichen Überreste dieser Person, sei es Rosa Luxemburg oder auch nicht, in jedem Fall bestattet werden, würdig bestattet werden. Dieses Recht besteht auf jeden Fall, und es wird ja auch jetzt schon von führenden Politikern, nicht nur der Linkspartei, gefordert, dass, wenn es sich wirklich um Rosa Luxemburg handelt, dass dann eine würdige Beerdigung stattfinden muss. Noch eine letzte Frage. Wer wurde denn Ihrer Meinung nach in Friedrichsfelde neben Karl Liebknecht wirklich beerdigt? Tja, ich denke, wenn die Frau, die damals 1919 obduziert wurde, dort beerdigt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um eine nicht identifizierte Selbstmörderin handelt. Das Obduktionsprotokoll zeigt Verletzungen der Schädelbasis, wie sie zum Beispiel durch einen Sturz aus großer Höhe entstehen. Das ist eine Möglichkeit. Aber die Frau, die damals obduziert wurde, war in jedem Fall nicht Rosa Luxemburg. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihren Recherchen. Vielleicht gelangen Sie ja noch an gentechnisch verwertbares Material. Dankeschön. Das war Michael Zokos, Chef der Rechtsmedizin am Berliner Charité, zur Frage, ob der Leichnam Rosa Luxemburgs womöglich nie beerdigt worden ist. Dankeschön. Wiederhören.